100 og 100 bliver en Tesla. Og 0 og 100 bliver en Tesla. Ja. Ja. Ja. Fingre fedt i svætter. Ja. Mette fingre fedt i svætter. Ja. Ja. Ja. For 0 og 100 bliver en Tesla. For 0 og 100 bliver en Tesla. Mette fingre fedt i svætter. Det kan bevæge mig sjældent her. For 0 og 100 bliver en Tesla. For 0 og 100 bliver en Tesla. Mette fingre fedt i svætter. Det kan bevæge mig sjældent her. For 0 og 100 bliver en Tesla. For 0 og 100 bliver en Tesla. Finger für die Schwätzer, Dicker bewege mich schneller, ja. Von 0 auf 100 wie ein Tester, von 0 auf 100 wie ein Tester. Mit dem Finger für die Schwätzer, Dicker bewege mich schneller, ja. Sie pumpt ihren Arsch auf den Stepper, 1000 Bitches wie Hugh Hefner. Hasch ich krebig wie Nutella, rauche des Teams Mozzarella, ja. Mit dem Finger seine Schwester, sperr die Rapper in mein Keller. Ufo liefert nur noch Blätter, ja. Finger weg von meinem Teller, ja. Ich rauche ein Hex für ein Penner. Bleib mal schön auf deiner Vespa, baller nicht du an Silvester. Ich jakusch alle wie ein Hetzer, ja. Meine Plus sind immer origineller. Fliege davon wie ne Tesla. Ich komm nicht davon, ich sei schlechter. Nein, ich komm nicht voran, ich sei schlechter, ja. Von 0 auf 100 wie ein Tesla. Von 0 auf 100 wie ein Tesla. Mit dem Finger für die Schwätzer. Dicker, bewege mich schneller, ja. Von 0 auf 100 wie ein Tesla. Von 0 auf 100 wie ein Tesla. Mit dem Finger für die Schwätzer. Dicker, bewege mich schneller, ja. Von 0 auf 100 wie ein Tesla. Von 0 auf 100 wie ein Tesla. Mit dem Finger für die Schwätzer. Dicker, bewege mich schneller, ja. Von 0 auf 100 wie ein Tesla. Von 0 auf 100 wie ein Tesla. Mit dem Finger für die Schwätzer. Dicker, bewege mich schneller, ja. Lass die Scheine regnen, ja, ich ändere das Wetter. Du bist ein Opfer, so wie Uri Geller. Hast keinen Erfolg, bis am Lester. Ich mache den Job klar wie Lester. Chill im Wasser mit den Jester. Erreiche die Spitze wie Messner. Mische den Gin jetzt mit Nektar. Bist du hart, Mann, ich mach dir einen Becher. Meine alten Freunde nur Verbrecher. Ich werf dich aus dem Ring, als red ich ein Wrestler. Tragen jetzt Karren, als wären wir im Western. Wenn du so weitermachst, geht wirst du letzter. Auf einmal seid ihr alle netter. Auf einmal seid ihr alle netter. Auf einmal seid ihr alle netter, ja. Von 0 auf 100 wie ein Tesla. Von 0 auf 100 wie ein Tesla. Von 0 auf 100 wie ein Tesla. Mit dem Finger für die Schwätzer. Dicker, bewege mich schneller, ja. Von 0 auf 100 wie ein Tesla. Von 0 auf 100 wie ein Tesla. Mit dem Finger für die Schwätzer. Dicker, bewege mich schneller, ja. Von 0 auf 100 wie ein Tesla.